Stellen wir uns vor, der gesamte Geldumlauf im Gebiet der Währungsunion bestünde ausschließlich aus einer Edelmetallwährung, basierend auf Gold oder Silber. Stellen wir uns weiterhin vor, dass zu Beginn der Währungsunion das Metallgeld im gesamten Währungsraum gleich verteilt ist. Nun ist es so: Wer Waren verkauft, bekommt Geld. Wer Waren kauft, gibt Geld aus. Jene Regionen im Währungsraum, bei denen die Werte von Export und Import sich in etwa entsprechen, haben weder einen Geldzufluss noch einen Geldabfluss. Jene Regionen, bei denen die Exporte dauerhaft die Importe übersteigen, haben einen Geldzufluss und jene, bei denen es umgekehrt ist, einen Geldabfluss. Die strukturellen Leistungsbilanzüberschüsse in den Nordstaaten der Währungsunion bewirken, dass dort die Vorräte an Gold- und Silbermünzen wachsen. In den Südstaaten mit Leistungsbilanzdefiziten wird dagegen das Geld immer knapper. Eine Weile noch verleihen die Nordstaaten ihre Gold- und Silbermünzen, damit der Süden noch mehr Waren bei ihnen kaufen kann. Irgendwann aber hören sie auf damit. Dem Süden bleibt nichts anderes übrig, als seinen Import zu reduzieren und die Preise für seine Exportwaren zu senken. Aus beiden Gründen sinkt der Lebensstandard im Süden, und zwar so lange, bis fallende Importe und steigende Exporte eine finanzielle Erholung bewirkt haben. Äußeres Anzeichen: Ein größerer Teil der Bestände am Gold und Silber des gemeinsamen Währungsraums ist wieder im Süden. Das ist grundsätzlich auch bei einer Papierwährung die Mechanik, mit der das Entstehen übermäßiger Leistungsbilanzdefizite und Überschüsse abgebremst wird. Allerdings kann die Zentralbank den realen Anpassungsprozess hinauszögern, indem regionale Leistungsbilanzdefizite zunächst mit frisch gedrucktem Papiergeld finanziert werden. Das ist in der Europäischen Währungsunion in den letzten Jahren zunehmend geschehen. Hans-Werner Sinn hat den spezifischen Weg, auf dem dies im Euroraum geschieht, als erster entdeckt und beschrieben. Die Notenbanken im Währungsraum betreiben das Target-2-System. Das ist eine elektronische Plattform, mit der Zahlungen von Geschäftsbanken im europäischen Wirtschaftsraum und Zentralbanken des Eurosystems miteinander verrechnet werden. Diese Zahlungen haben zu jeder Zeit einen Saldo, der sich über lange Zeit im Wesentlichen zufallsbedingt ergab und schwankte. Seit Mitte 2007, also mit dem Beginn der Finanzkrise, nahmen allerdings die Nettoforderungen der Bundesbank aus Target 2 gegenüber dem Eurosystem stark zu. Und diese Zunahme hat sich immer mehr beschleunigt. Ende 2006 hatten die Nettoforderungen der Bundesbank an das Eurosystem noch 18 Milliarden Euro betragen. Ende 2008 waren es schon 129 Milliarden Euro und bis März 2012 war der Forderungssaldo auf rund 550 Milliarden Euro gestiegen. Die Bundesbank erklärt dies wie folgt: Während deutschen Banken durch den Zahlungsverkehr der Nichtbanken und eigene Geschäfte der Tendenz nach weiter Gelder aus dem Ausland zuflossen, waren sie krisenbedingt weniger bereit und in der Lage, diese am Interbankenmarkt an ausländische Banken auszuleihen. Aufgrund dieses Zuflusses, denen keine entsprechenden neuen Ausleihungen gegenüberstanden, brauchten sie weniger Geld von der Bundesbank. Anfang 2007 hatten sich deutsche Kreditinstitute noch 250 Milliarden Euro von der Bundesbank geliehen. Ende Januar waren es nur noch 55 Milliarden Euro. Das Geld, das den ausländischen Banken der Eurozone jetzt am Interbankenmarkt fehlte, holten sie sich durch verstärkte Refinanzierung bei ihren nationalen Notenbanken innerhalb des Eurosystems. Die durch die Zurückhaltung deutscher Banken gegenüber den Geschäftsbanken der Defizitländer dort entstandene Finanzierungslücke wurde also dadurch ausgeglichen, dass diese sich in weitaus höherem Umfang als zuvor bei ihren nationalen Notenbanken refinanzierten. Die Geldversorgung im Euro-Währungsraum wurde so mehr und mehr auf die Notenbanken der Defizitländer verlagert. Die Bundesbank kommentiert dazu: Erleichtert wurde dies durch die reichliche Liquiditätsbereitstellung des Eurosystems infolge der Vollzuteilung aller Gebote in den Refinanzierungsgeschäften seit Oktober 2008, die zum Ziel hatte, den Verwerfungen am Geldmarkt entgegenzuwirken. Sagen wir es umgangssprachlich: Die EZB hat seit der Finanzkrise 2007 die Märkte mit billigem Notenbankkredit geflutet. Dazu nimmt sie natürlich Sicherheiten, zum Beispiel griechische Staatsanleihen. Aber deutsche Geschäftsbanken nahmen das angebotene Geld gar nicht, sondern fuhren lieber unsichere Kredite zurück. Das Geld brauchten und bekamen griechische, irische, portugiesische und spanische Banken. Sie finanzierten damit die Leistungsbilanzdefizite dieser Länder, der sogenannten GIPS-Staaten. 88% des aggregierten Leistungsbilanzdefizits der GIPS-Länder während der letzten 3 Jahre, 2008 bis 2010, wurden nicht durch normale Kapitalströme über die Märkte, sondern über solche Target-Kredite, also vereinfacht gesagt, über die Druckerpresse finanziert. Für die Geldmenge im Euroraum blieb der ganze Vorgang zwar formal neutral. Die Forderungen der Bundesbank aus dem Target-2-Saldo bedeuten aber, dass die Bundesbank über das Eurosystem jene Kredite gewährte, die die Länder mit Leistungsbilanzdefiziten brauchten, um ihren Importüberschuss zu bezahlen. Diese Kredite wurden nicht am Markt finanziert, sondern von einer deutschen staatlichen Einrichtung durch Geldschöpfung. Die Bundesbank sieht zwar hierin, zu Recht, zunächst keine Inflationsgefahr. Sie argumentiert, dass das in sich geschlossene System lediglich der Übertragung von Liquidität dient und äußert die Erwartung, die Salden werden sich in dem Maße wieder abbauen, in dem die Anspannungen an Geldmärkten abklingen und sich die Lage in den nationalen Bankensystemen entspannt. Ein gewisses Unbehagen scheint aber doch durch, wenn sie weiterschreibt. Allerdings ist die Unsicherheit insbesondere in den Peripherieländern der EWU immer noch groß, sodass eine rasche Rückführung derzeit nicht zu erwarten ist. Auch die EZB bestreitet den Sachverhalt nicht, aber sie spielt das Problem herunter. As always, a central bank faces counterparty risk when implementing monetary policy. The risk associated with the provision of central bank liquidity as part of the implementation of monetary policy is mitigated by a risk management framework. Das ist ökonomischer Bürokratensprech. So hätte sich auch ein Emittent toxischer Wertpapiere am Vorabend der großen Finanzkrise 2007-2008 äußern können.